ist das Ärgernis eine schwere Sünde? Das Ärgernis ist eine schwere Sünde, weil es das größte Werk Gottes, die Erlösung durch Verderben der Seelen, zu zerstören strebt. Weil es dem Nächsten den Tod der Seele bringt, die Sünde, zu der man ihn verleitet, der man ihn aussetzt, der ihn das Leben der Gnade nimmt, das kostbarer ist als das Leben des Leibes und weil es auch die Ursache von vielen Sünden ist. Deshalb droht Gott denen, die Ärgernis geben, mit den schwersten Strafen. Es wäre besser, es wird ein Müllstall an den Hals gehängt und sie in den Tiefen des Meeres versenkt.